dass die solches tun, des Todes würdig sind. Tun sie es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun.